Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Tobias Stephan, auch bekannt als Xtra-Tobi. Das Krähennest hat die ein oder andere Neuigkeit zu verkünden. Sicherlich habt ihr festgestellt, dass die Schlagzahl vom Krähennest recht ordentlich ist. Das heißt, wir haben gefühlt pro Tag 2 neue Folgen oder vielleicht auch mehr. Das liegt daran, dass wir zum Beispiel ja auch eine ganze Menge Pressemitteilungen sprechen. Die Pressemitteilungen haben wir in einen eigenen Feed ausgelagert. Für die Nutzer der Blogseite des Krähennests, ihr findet das Krähennest ja bekanntlich unter krähennest.piratenpartei-nrw.de, ändert sich eigentlich nichts. Also nach wie vor findet ihr in einer Riesenliste alle Podcast-Episoden, die wir veröffentlichen. Es gibt ja bekanntermaßen auch User von Podcast-Playern. Um die Übersicht ein bisschen besser zu gestalten, haben wir den Feed für die Pressemitteilung ausgelagert. Insgesamt gibt es dann derzeit 3 Podcast-Feeds. Einmal das Krähennest selber, also der Hauptpodcast, Krähennest-Pressemitteilungen sowie Krähennest-Sitzungen. Letzterer soll dafür gedacht sein, um eben lange Sitzungen, Dicker Engel, Mumble-Konferenzen, was auch immer, euch zur Verfügung zu stellen, ohne dass jemand, der den Hauptpodcast abonniert, gleich mit einem 3-Stunden-Podcast erschlagen wird. Am besten schaut ihr euch das einmal über krähennest.piratenpartei-nrw.de an. Dort findet ihr links im Menü den Punkt Podcast-Archiv. Auch dieses Podcast-Archiv, da müssen wir noch besser darauf hinweisen und ein bisschen erklären, was es damit auf sich hat. Das Podcast-Archiv soll die Möglichkeit bieten, rückwirkend alle Episoden vom Krähennest hörbar und durchsuchbar und vor allem gruppierbar zu machen. Bei den Podcast-Feeds werden nur die letzten 100 Folgen angeboten, da wir feststellen mussten, dass der Blog sonst abstürzt, wenn die Feeds zu lang werden. Sicherlich werden wir in absehbarer Zeit die Blogseite vom Krähennest noch ein wenig umbauen und übersichtlicher gestalten. Da müssen wir uns aber erst ein bisschen finden und schauen, wie es optimal wird. Eure Vorschläge sind dazu natürlich willkommen. Meldet euch einfach zum Beispiel via Twitter an @krähennest mit AE. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.